Abschnitt 15 aus Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Abschnitt 15. Ein paar Tage später gingen sie zusammen sorglos durch die Eichendickung, die auf der anderen Seite der Wiese lag. Sie wollten die Wiese überqueren und dort, wo die hohe Eiche stand, zu ihrer alten Straße gelangen. Als das Gebüsch vor ihnen heller wurde, hielten sie an und spähten hinaus. Aber dort an der Eiche bewegte sich etwas Rotes. Sie gewahrten es beide zugleich. »Wer mag das sein?« flüsterte Bambi. »Wahrscheinlich Rono oder Karus«, meinte Falline. Bambi zweifelte. »Die wagen sich doch jetzt nicht mehr in meine Nähe.« Bambi sah schärfer hin. »Nein«, entschied er, »das ist weder Karus noch Rono. Das ist ein Fremder.« Falline stimmte zu, erstaunt und sehr neugierig. »Richtig, ein Fremder. Jetzt sehe ich es auch. Sonderbar.« Sie beobachteten. »Wie ungeniert er sich benimmt«, rief Falline. »Dumm«, sagte Bambi, »wirklich dumm. Er benimmt sich wie ein kleines Kind, als ob es gar keine Gefahr gäbe.« »Gehen wir hin«, schlug Falline vor. Sie war zu neugierig. »Gut«, erwiderte Bambi, »gehen wir. Den Burschen muss ich mir näher anschauen.« Sie machten ein paar Schritte, da stockte Falline. »Aber wenn er mit dir Streit anfängt, er ist stark.« »Bah!« Bambi hielt das Haupt schief und zog eine geringschätzige Miene. »Sieh doch die kleine Krone an. Soll ich davor Angst haben? Dick und fett ist der Kerl, aber stark? Das glaube ich nicht. Komm nur.« Sie gingen. Drüben, der andere war damit beschäftigt, von den Grasrispen zu naschen, und bemerkte sie erst, als sie schon ziemlich weit auf der Wiese draußen waren. Sogleich kam er ihnen entgegengelaufen. Er machte freudige, spielerische Sprünge und erweckte wiederum einen sonderbar kindlichen Eindruck. Bambi und Falline blieben verdutzt stehen und erwarteten ihn. Nun war er heran, bis auf ein paar Schritte. Er stand gleichfalls still. Nach einer Weile fragte er, »Kennt ihr mich nicht?« Bambi hatte kampfbereit das Haupt geduckt. »Kennst du uns?« gab er zurück. Der andere fiel ihm ins Wort. »Aber Bambi!« rief er vorwurfsvoll und vertraulich. Bambi stutzte, als er sich mit seinem Namen nennen hörte. Ihm zuckte aus dem Klang dieser Stimme eine Erinnerung ins Herz, aber schon sprang Falline dem Fremden entgegen. »Kobo!« rief sie und verstummte. Sprachlos stand sie da ohne Regung. Der Atem war ihr weggeblieben. »Falline«, sagte Kobo leise, »Falline, Schwester, du hast mich also doch erkannt.« Er kam zu ihr und küsste sie auf den Mund. Die Tränen rannen ihm über die Wangen. Auch Falline weinte und sie konnte nicht sprechen. »Ja, Kobo«, begann Bambi. Seine Stimme zitterte und er war sehr erregt. Er war tief gerührt und erstaunt über alle Maßen. »Ja, Kobo, bist du nicht tot?« Kobo lachte auf. »Du siehst ja. Ich glaube wohl, man merkt es mir an, dass ich nicht tot bin.« »Aber damals, im Schnee«, beharrte Bambi. »Damals?« Kobo warf sich ein wenig in die Brust. »Damals hat er mich gerettet.« »Und wo warst du die ganze lange Zeit?« fragte nun Falline in Verblüffung. Kobo erwiderte, »Bei ihm. die ganze Zeit bei ihm. Er schwieg, sah Falina und Bambi an und weidete sich an ihrem ratlosen Staunen. Dann fügte er hinzu: »Ja, meine Lieben, ich habe viel erlebt, mehr als ihr alle zusammen hier in eurem Walde.« Es klang ein wenig prahlerisch, aber sie merkten es noch nicht, sie waren noch zu sehr benommen von der großen Überraschung. »Erzähle doch«, rief Falina außer sich. »Oh«, meinte Gobo zufrieden, »erzählen könnte ich tagelang und käme nicht zu Ende mit allem.« Bambi drängte: »So erzähle doch.« Gobo wandte sich zu Falina und wurde ernst. »Lebt die Mutter noch?« fragte er zaghaft und leise. »Ja«, rief Falina munter, »sie lebt, aber ich habe sie jetzt lange nicht gesehen.« »Ich will gleich zu ihr«, sagte Gobo entschlossen. »Kommt ihr mit?« Und sie gingen. Auf ihrem ganzen Wege sprachen sie nun kein Wort mehr. Bambi und Falina fühlten Gobos ungeduldige Sehnsucht nach der Mutter, deshalb schwiegen sie jetzt beide. Gobo schritt eilig voraus und blieb stumm. Sie ließen ihn gewähren. Nur manchmal, wenn er blindlings an einer Straßenkreuzung vorbeilief, immer geradeaus, oder wenn er in plötzlicher Hast eine andere Richtung einschlug, riefen sie ihn ganz leise. »Da«, flüsterte dann Bambi. Oder Falina sagte: »Nein, jetzt hier herum.« Ein paar Mal mussten sie über weite Blößen. Es fiel ihnen auf, dass Gobo niemals am Rande der Dickung stehen blieb, niemals auch nur einen Augenblick sichernd umherspähte, ehe er ins Freie trat, sondern ohne alle Vorsicht einfach hinauslief. Bambi und Falina wechselten erstaunte Blicke, so oft das geschah. Aber sie sprachen kein Wort und folgten Gobo ein wenig zögernd. Lange mussten sie so umherwandern und suchen, kreuz und quer. Auf einmal erkannte Gobo die Wege seiner Kindheit wieder. Er war ergriffen. Er bedachte nicht, dass Bambi und Falina ihn geführt hatten, schaute sich nach ihnen um und rief: »Was sagt ihr, wie gut ich hierher gefunden habe?« Sie sagten nichts. Sie sahen nur wieder einander an. Bald darauf kamen sie zu einer kleinen Laubkammer. »Hier«, rief Falina und schlüpfte hinein. Gobo folgte ihr und blieb stehen. Es war die Laubkammer, in der sie beide zur Welt gekommen waren, in der sie als kleine Kinder mit der Mutter gewohnt hatten. Gobo und Falina sahen einander nah in die Augen. Sie sprachen kein Wort. Falina küsste den Bruder leise auf den Mund. Dann eilten sie weiter. Sie gingen wohl noch eine Stunde hin und her. Die Sonne schien immer heller und heller durch die Zweige. Der Wald wurde stiller und stiller. Es war Zeit, sich hinzulegen und zu ruhen. Aber Gobo fühlte sich nicht müde. Er schritt hastig voraus, atmete schwer vor ungeduldiger Erregung und schaute planlos um sich. Er zuckte zusammen, wenn ein Wiesel unter ihm durch die Grasbüschel hinwischte. Er trat beinahe auf die Fasanen, die sich eng an den Boden drückten, doch wenn sie mit lautem Flügelklattern und scheltend vor ihm aufflogen, erschrak er heftig. Bambi wunderte sich, wie fremd und blind Gobo einherging. Gobo hielt inne und wandte sich zu den beiden. »Nicht zu finden«, stieß er verzweifelt hervor. Falina beruhigte ihn. »Gleich«, sagte sie gerührt. »Gleich, Gobo«, sie sah ihn an. Er hatte wieder das mutlose Gesicht, das sie so gut kannte. »Sollen wir rufen?« sagte sie lächelnd. »Sollen wir wieder rufen wie früher, als wir noch Kinder waren?« Bambi aber ging weiter. Nur ein paar Schritte. Da erblickte er Tante Ena. Sie hatte sich schon zur Ruhe niedergetan und lag still im Schatten eines Haselbusches ganz nahe. »Endlich«, sagte er vor sich hin. Im selben Moment kamen auch Gobbo und Feline. Sie standen alle drei nebeneinander und sahen zu Ena hinüber. Die hatte still das Haupt gehoben und schaute ihnen schläfrig entgegen. Gobbo tat ein paar zögernde Schritte und rief leise, »Mutter!« Wie von einem Donnerschlag emporgerissen, war jetzt die Liegende auf ihren Beinen und stand fest gemauert. Gobbo sprang rasch zu ihr. »Mutter«, begann er wieder, wollte sprechen, konnte aber kein Wort herausbringen. Die Mutter sah ihm nahe in die Augen. Ihr starres Dastehen begann sich zu lösen. Sie zitterte so, dass es ihr Welle um Welle über Schultern und Rücken lief. Sie fragte nichts, sie verlangte nicht nach einer Erklärung, nicht nach Erzählung. Langsam küsste sie Gobbo auf den Mund, küsste seine Wangen, seinen Hals. Unablässig wusch sie ihn mit ihren Küssen, wie einst in der Stunde, in der sie ihn geboren hatte. Bambi und Feline waren weggegangen. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Jeffrey Wilson, Ames in den Vereinigten Staaten, im Jahr 2024.